Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. Dritter Teil. Der Wald schimmerte plötzlich silbern. Silberne Nadeln. Millionen silberne Nadeln, Schmerzensnadeln. Bitte sehr, bitte hier, garantiert rostfrei, garantiert dauerwirksam, bei Grund zur Beanstandung Geld zurück. Im Kreis der Taschenlampe schien es frei zu schweben, gewichtlos. Ein Sohn ist ein Sohn, bis er eine Frau findet. Eine Tochter, bis sie ertrinkt. Johnny. Verzeih, ich bin nur so... Johnny, fehlt dir was? Lass nur gleich. Was für ein schreckliches Bild. Sarah? Ja. Hat sogar der Malerin selbst Angst gemacht. Du hast davon gewusst? Nur, dass es existiert und ertrunkenes Mädchen heißt. Wie bitte? Die Malerin hat das Bild ertrunkenes Mädchen genannt. Fabelhaft inszeniert, was? Du machst die Tür auf... Er muss die Taschenlampe benutzen, weil der Strom am Hauptschalter abgeschaltet ist und prallst mit dem Lichtkegel auf dieses gespenstische Bild. Ich bin wirklich so erschrocken im Moment. Wer hat das denn gemalt, Johnny? Eine junge Malerin, Martina Stevens. Wessen Auftrag, um Gottes Willen? Eines Mannes namens Johnny Maxson. Wie bitte? Ja, er hat meinen Namen benutzt. Du traust auch mir wohl nicht zu. Das käme drauf an. Auf was? Wie sehr du Julia gehasst hast. Aha. Vielen Dank für das Vertrauensvotum. Weißt du eigentlich, wie gönnerhaft du bist die meiste Zeit? Na, vielleicht hast du recht. Zufrieden? Wieso? Versuchen wir, Dingen auf den Grund zu kommen oder uns nach Punkten zu schlagen? Das ist ja nicht das Leichteste, recht zu haben. Ich weiß. Das ist etwas, was dir die anderen nie verzeihen. Ist es das, was du Julia nicht verzeihen kannst? War sie im Recht, Johnny? Nein, das war sie nicht. Und ich auch nicht. Vorsicht, Johnny. Warum? Du bist in Gefahr, Julia gegenüber fair zu sein. Und das habe ich wohl verdient. Johnny, die Menschen haben Angst vor dir. Das war sicher bei Julia auch der Fall. Es geht sogar mir manchmal so. Und deshalb meinst du, ich sei zu allem fähig? Ja, denn du bist intelligent und rücksichtslos. Konsequent bis zum bitteren Ende. Und wenn jemand zu Schaden kommt dabei, und sei es du selbst, na ja, Pech gehabt. Das ist der Preis. Moment mal, ja. Langsam. Sollte das die Möglichkeit andeuten, dass ich Julia getötet habe? Sollte es. Charmant, charmant. Das Wort hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dann einmal Tacheles geredet. Habe ich es deiner Meinung nach getan oder nicht? So weit bin ich noch nicht. Und wir zwei hier allein an dunklem, einsamen Ort. Richtig. Ein Mann und eine Frau. Richtig. Hast du Angst? Nein. Hast du Judo gelernt inzwischen? Nein. Du stehst nur gern mit Mördern im Dunkeln herum. Ich stehe gern mit dir im Dunkeln herum. Bitte berühr mich nicht. Du hättest gar nichts dagegen, wenn ich Julia tatsächlich getötet hätte, wie? Eigentlich klar. Wenn ich Julia getötet hätte, müsste ich den Wunsch gehabt haben, alles auszulöschen, was sie je war. Stimmt's? Also gut, damit du erst mal weitermachen kannst, ja. Und das wäre dir recht. Dir wäre es recht, wenn es keine Julia gäbe, gegeben hätte, je geben würde. Warum wäre mir das recht, Johnny? Weil du mich liebst. Johnny, bitte. Und weil du glaubst, dass für mich nie jemand an Julia heranreichen könnte. Lass mich los. Jetzt hätte ich von dir aber etwas Besseres erwartet. Lass mich. Wo steht, dass man, um stark zu lieben, nur einmal lieben darf? Ja, das habe ich auch schon irgendwo gelesen. Und missverstanden. Hör auf, Johnny, nicht, bitte. Du hast die tote Julia mehr, als ich je die Lebendige gehasst habe, weißt du das? Okay, Johnny, okay. Was du sagst, grün, schwarz, blau, rot, alle, was du willst, alles, aber lass mich! Warum nimmst du nie mit Anstand und dankbar an, was du bekommen kannst? Von Julia, von mir. Warum hältst du dich für sowas Besonderes, hm? Was hast du denn so Wertvolles, dass du meinst, wir alle wollen es dir nehmen? Ich will dir sagen, warum ich glaube, dass du Julia getötet haben könntest. Weil dir alles gleichgültig ist. Alles, jeder. Deine Tochter eingeschlossen. Du möchtest dir gerne das Gegenteil einreden, aber in Wirklichkeit kümmert es sich nicht, was ihr passiert ist. Du dreckiges Kleines. Nur zu, Johnny, mach nur. Drück mir den Hals zu. Du hast etwas. Und es ist schön und es ist gut. Es ist eine ganze Freude. Und plötzlich zerbricht es dir. Es ist kaputt aus. Du fragst dich, was ist passiert. Je mehr du fragst, desto weniger ist es da. Also hörst du schließlich auf zu fragen. Aber in deinem Kopf ist es noch da. Es ist da und du musst weiterleben damit. Leben! Wenn du den Ausdruck verzeihst. Johnny. Wenn du genügend Gehirn hättest, würdest du dir die Kehle durchschneiden. Aber nein, du lebst weiter und suchst weiter nach einer Antwort. Und eines Tages macht es Klick und du hast sie gefunden. Und von dem Moment an nimmst du das schöne, gute Etwas und du machst es dir hässlich und schmutzig. Nur damit du weiterleben und dir sagen kannst, na ja, was war es schon? Wer wollte es denn schon? Wer braucht so etwas? Mann, du bist ja besser dran ohne. Du hast einmal etwas zu mir gesagt, Johnny. Ja, das hört sich ganz nach mir an. Du hast gesagt, kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Ja, war ein alter Grieche, der das zuerst gesagt hat. Und die alten Griechen, die kann man nicht verbessern. Es ist und bleibt derselbe Fluss, auch wenn du Dreck hineingebracht hast. Ja, vielleicht. Also, Zwischenbilanz. Ich habe Julia nicht umgebracht. Und ich habe das Bild von Sarah nicht bestellt. Und wer sich die Mühe gemacht hat, es hierher zu schaffen und hier aufzuhängen, muss Julia noch ein ganzes Stück mehr gehasst haben als ich. Und noch etwas. Psst. Was? Vielleicht ein Jäger? Es kommt näher. Hat wahrscheinlich den Wagen gesehen. Warum flüstern wir denn? Weil ich sehen will, wer das ist. Was machst du, wenn er hereinkommt? Taschenlampe. Da kommt er. Stehen bleiben! Wenn Sie die Lampe wegmixen, bekommen wir sehr unangenehme Erinnerungen. Danke. Was für Erinnerungen, Inspektor? Ja, als ich meinen ersten Angriff im Krieg flog, Düsseldorf. Die Flakscheinwerfer hatten uns erfasst. Wer ist das, Johnny? Oh, verzeihen Sie. Ich heiße Hector Wardlow, vom Beruf Polizist. Sollen wir uns eigentlich etwas Licht verschaffen hier? Der Hauptschalter ist direkt über Ihnen, links. Sie sind mit der Geografie des Hauses schon vertraut, was? Einem Polizisten werden die überflüssigsten Kenntnisse aufgezwungen.